auf dem letzten Boot sah noch den Frohsinn des Frührots im Takelzeug und der Delfine graulichte Leiber tauchen aus der chinesischen See. Die Pferdewäglein mit dem Goldbeschlag, die rosa Armschleier der Matronen in den Gassen des gezeichneten Manila sah auch der Flüchtling mit Freude. Kaliforniens ließen den Motor.